Ich hatte bis jetzt nur an einen poetischen Teufel geglaubt, keineswegs aber an den wirklichen. Was den poetischen anbetrifft, so ist es gewiss sehr schade, dass man ihn jetzt so äußerst vernachlässigt und statt eines absolut bösen Prinzips lieber die tugendhaften Bösewichter vorzieht, in denen der Teufel vermenschlicht und der Mensch verteufelt erscheint. Doch. In einem schwankenden Zeitalter scheut man alles Absolute und Selbstständige. Deshalb mögen wir weder echte Tugend noch echte Bosheit mehr leiden.